Droge der Rave-Kulturen. Ecstasy, Ecstasy. Ecstasy, Ecstasy, Ecstasy. Droge der Rave-Kulturen, MDMA, besser bekannt als Ecstasy. Ecstasy. Ecstasy. Ecstasy. Ecstasy. Ecstasy. Ecstasy. Ecstasy. Die Kultdroge der Rave-Kulturen, MDMA, besser bekannt als Ecstasy.